Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Denn eines Tages wird wie in meinen Träumen weder Tod noch Traum mehr sein. Doch ich höre Leute sagen, bekomm dein Leben in den Griff. Also renn ich los, doch kurz zum Ziel gelingt es nicht. Irgendwas hindert mich, äußerst so wie innerlich. Doch das ist nur ein Bruchteil von dem, was keinen Sinn ergibt. Also lauf ich weiter und immer noch weiter. Immer noch weiter und ich bin immer noch Zweiter. Hinter dem Wunsch, endlich anders zu leben. Ich wandere durchs Leben, um mal alles anders zu sehen. Aber wie gesagt, gelingt das nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, es behindert mich. Deshalb sitze ich da wie jetzt und lass die Seele baumeln. Denk nur an was Schönes, man kann auch nicht ewig trauern. Deswegen bin ich guter Laune, nicht abgeneigt. Und der Fakt ist halt, dass ich die Taktik weiß, alles hinter mich zu bringen, was keinen Spaß macht. Also komm mit auf die Reise und sei mein Fahrgast. Du fragst dich, wo soll sich in all dem ein Sinn zeigen? Und dein Leben ist so kurz und du willst hinschmeißen. Ey du, hier muss einfach mal wieder neuer Wind rein. Denn dein Leben ist nicht wirklich so sinnfrei. Du fragst dich, wo soll sich in all dem ein Sinn zeigen. Und dein Leben ist so kurz und du willst hinschmeißen. Ey du, hier muss einfach mal wieder neuer Wind rein. Denn dein Leben ist nicht wirklich so sinnfrei. Ich sitze da zum Überholen, woran ich aber scheiter, weil es zur falschen Zeit war und ich noch nicht so weit war. Der Wunsch entfernt sich und ich bin kurz davor aufzugeben, alles darauf auszulegen, aus dem Rennen auszutreten. Doch dann wird mir klar, dass die Arbeit viel zu viel war. Ich blick nach oben, hol wieder auf und es wird mir klar, dass dieses Rennen der Grund für all den Scheiß war. Doch der Preis ist greifbar und ich renne weiter bis zum letzten Meter. Dann blick ich zurück und denk mir, das ist die Sicht zum Glück. Der Wunsch ist überholt und ich bin darüber hinausgeschossen. Ich bin so fix und fertig und das bis auf die Knochen. Fast in Tränen ausgebrochen, was ich aber vermeide. Ey, was für eine geile Reise. Du glaubst es nicht, nun das sind aber Tatsachen. Also denk darüber nach, du musst ja nicht nachmachen. Du fragst dich, wo soll sich in all dem ein Sinn zeigen? Und dein Leben ist so kurz und du willst hinschmeißen. Ey, du, hier muss einfach mal wieder neuer Wind rein. Denn dein Leben ist nicht wirklich so sinnfrei. Du fragst dich, wo soll sich in all dem ein Sinn zeigen? Und dein Leben ist so kurz und du willst hinschmeißen. Ey, du, hier muss einfach mal wieder neuer Wind rein. Denn dein Leben ist nicht wirklich so sinnfrei. Du fragst dich, wo soll sich in all dem ein Sinn zeigen? Und dein Leben ist so kurz und du willst hinschmeißen. Ey, du, hier muss einfach mal wieder neuer Wind rein. Denn dein Leben ist nicht wirklich so sinnfrei. Du fragst dich, wo soll sich in all dem ein Sinn zeigen? Und dein Leben ist so kurz und du willst hinschmeißen. Ey, du, hier muss einfach mal wieder neuer Wind rein. Denn dein Leben ist nicht wirklich so sinnfrei. Eines Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Denn eines Tages wird wie in meinen Träumen.